Wenn du deine innere Stimme nicht mehr weiter ignorierst, bekommst du großartige Antworten. Einfacher gesagt als getan. Doch mit dieser Folge lernst du mehr und mehr, auf deine innere Stimme zu hören und mehr Eigenverantwortung damit zu übernehmen. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Wenn es dir gut geht, ziehst du Leute an, die sich an deine Seite stellen. Und wenn es dir schlecht geht, sind sie wieder verschwunden. Die meisten, jedenfalls, und wer übrig bleibt, sind deine Freunde. Doch alle anderen kommentieren, dass sie es schon immer gewusst hätten, dass du am Tag X scheitern wirst. Als ich einmal einen Crash hatte, hörte ich aus meinem näheren Umfeld Stimmen wie: Jetzt kann dich nur noch ein Wunder retten, und Wunder gibt es bekanntlich wenige. Wenn du von außen solche Dinge hörst, ist es sehr wichtig, im Inneren stark zu sein. Du musst wissen, was du kannst, einen Plan, deine Vision verfolgen und weiterhin an deinen Werten festhalten. Dies sollte allerdings nicht kopflos oder naiv geschehen. Doch wenn du einmal eine Vision definiert hast und diese anhand deiner Werte erreichen willst, sollte dich niemand aufhalten können. Auch wenn du auf deinem Weg scheiterst und somit einen neuen Weg einschlagen musst, stell dir vor, was mit all den vielen Genies und Erfindern passiert wäre, wenn sie beim ersten Scheitern auf das Außen, also ihr Umfeld, gehört hätten. Denn wenn dir alle davonlaufen, bleibt immer einer übrig, nämlich du selbst. Also ist es wichtig, dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Du musst wissen, was deine Leidenschaft ist und daraus eine Vision entwickeln. Deine Werte solltest du kennen, definieren und dich von ihnen leiten lassen. Du bist also deine erste und letzte Stimme, die wichtigste. Und da wir tief im Inneren wissen, dass wir immer selbst verantwortlich sind, führt kein Weg daran vorbei, die Regie für das Drehbuch unseres Lebens zu übernehmen. Alle anderen um uns herum sollten wir wie Teilnehmer betrachten. Wir jedoch führen Regie, entwerfen das Drehbuch und sind verantwortlich. Wenn wir also auf einem Weg scheitern, nützt es wenig, einem Teilnehmer auf der Bühne die Schuld zu geben. Viel besser ist es, eine Pause einzulegen, das Drehbuch anzupassen und auf der Bühne wieder neu zu starten. Einfach mit einem angepassten Drehbuch. Dazu gehört auch ein Pflegen der passenden Teilnehmer sowie eine konsequente Trennung von den unpassenden Personen aus deinem Leben. Ich kenne mittlerweile viele Unternehmer, die das mehr und mehr so machen. Deren Erfolge bestätigen meine These, dass wir für unser Leben und somit für unsere Entscheidungen selbst verantwortlich sind. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, in Zukunft mehr und mehr die aktive Rolle des Regisseurs zu übernehmen. Und du dadurch mehr Glück, Freude und Erfolg findest als Regisseur. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen. Dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.